sage, sie nehmen uns unsere Freiheit. Und ich stell mir jede Frage, wie kaputt ist das System, wenn ihnen nur verboten bleiben. Sie können uns nicht brechen, das werden wir ihnen zeigen. Mach die Schlüsse auf, lass uns doch früher raus. Unsere Worte sind Verbrechen in diesem irren Haus. Beendet dieses Unrecht, diese Aufgeldwäscherei. Mach die Schlüsse auf, lass uns doch früher raus. Politische Korrektheit, wie es auslegt, kann ich sehen. Sie sperren die eigenen Bürger ein, wenn sie zu ihrer Meinung stehen. Die Unschuldigen sind schuldig, Verbrecher lässt man laufen. Und die Bonzen nähern sich ihrer Freiheit.